Mithilfe von Audacity ist es ganz einfach, selber einen Podcast aufzunehmen. Es hat sich dabei ein didaktisches Prinzip bewährt, nämlich zuerst einmal den Text in verminderter Geschwindigkeit laufen zu lassen und anschließend in normaler Sprechgeschwindigkeit darzubieten. Man benötigt dazu nur eine einzige Aufnahme, die man in einem zweiten Schritt mit Hilfe von Audacity verlangsamt und vor die Aufnahme mit normalem Sprechtempo schneidet.